Nacht vor dem Heiligen Abend von Robert Reilly. Die Nacht vor dem Heiligen Abend, da liegen die Kinder im Traum. Sie träumen von schönen Sachen und von dem Weihnachtsbaum. Und während sie schlafen und träumen, wird es am Himmel klar und durch den Himmel fliegen drei Engel, wunderbar. Sie tragen ein holdes Kindlein, das ist der heilige Christ. Er ist so fromm und freundlich, wie keins auf Erden ist. Und wie er durch den Himmel still über die Häuser fliegt, schaut es in jedes Bettchen, wo nur ein Kindlein liegt. Und freut sich über alle, die fromm und freundlich sind. Denn solche liebt von Herzen das liebe Himmelskind. Wird sie auch reich bedenken, mit Lust aufs Allerbest, und wird es schön beschenken zum lieben Weihnachtsfest. Heute schlafen schon die Kinder und sehen es nur im Traum. Doch morgen tanzen und springen sie um den Weihnachtsbaum.